Erster Jesus ging nach Jericho und reiste durch die Stadt. Zweiter dort lebte ein Mann namens Zachäus, der ein reicher Oberzöllner war. Dritter er wollte Jesus persönlich sehen, aber er konnte ihn wegen der vielen Menschen nicht sehen, weil er klein war. Vierter deshalb rannte er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, denn Jesus musste diesen Weg entlang gehen. Fünfter als Jesus an diese Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Sechster Zachäus kam schnell herunter und empfing Jesus freudig. Siebter als die Leute das sahen, beschwerten sich alle und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Achter Zachäus aber stellte sich hin und sagte zum Herrn, Herr, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Neunter Jesus sagte zu ihm, heute ist Rettung in dieses Haus gekommen, denn auch er ist ein Nachkomme Abrahams. Zehnter denn der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Elfter als die Leute das hörten, erzählte Jesus ein weiteres Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie dachten, das Reich Gottes würde sofort erscheinen. Zwölfter er sagte, ein Mann von hohem Stand reiste in ein fernes Land, um dort König zu werden und dann zurückzukehren. Dreizehnter er rief 10 seiner Diener, gab jedem 1 Pfund Geld und sagte zu ihnen, handelt damit, bis ich zurückkomme. Vierzehnter aber seine Bürger hassten ihn und schickten Boten hinter ihm her, die sagten, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König ist. Fünfzehnter als er sein Königreich erhalten hatte und zurückkehrte, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, wie viel Gewinn jeder gemacht hatte. Sechzehnter der erste Diener kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere Pfunde eingebracht. Siebzehnter der Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger Diener. Weil du in kleinen Dingen treu warst, sollst du nun über 10 Städte herrschen. Achtzehnter der zweite Diener kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingebracht. Neunzehnter auch zu diesem sagte er, du sollst über 5 Städte gesetzt sein. Zwanzigster dann kam ein anderer Diener und sagte, Herr, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch versteckt gehalten habe. 21. denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist, der nimmt, was er nicht hingelegt hat, und erntet, was er nicht gesät hat. 22. der Herr sagte zu ihm, aus deinem eigenen Mund werde ich dich verurteilen, du schlechter Diener. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, der nimmt, was er nicht hingelegt hat, und erntet, was er nicht gesät hat. 23. Warum hast du mein Geld dann nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. 24. Dann sagte er zu den Anwesenden, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. 25. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfunde. 26. Er antwortete, ich sage euch, jedem, der hat, wird mehr gegeben werden, aber dem, der nichts hat, wird auch das Wenige genommen, was er besitzt. 27. Aber meine Feinde, die mich nicht als König haben wollten, bringt sie hier und tötet sie vor meinen Augen. 28. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, ging er weiter auf dem Weg nach Jerusalem hinauf. 29. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, am Berg, der Ölberg genannt wird, sandte er 2 seiner Jünger aus. 30. Er sagte, geht in das Dorf gegenüber. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. 31. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr braucht es. 32. Die Jünger gingen los und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. 33. Als sie das Fohlen losbanden, fragten die Besitzer sie, warum bindet ihr das Fohlen los? 34. Sie antworteten, der Herr braucht es. 35. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider darauf und halfen Jesus, sich darauf zu setzen. 36. Als Jesus weiterzog, breiteten die Menschen ihre Kleider auf. Den Weg. 37. Als er sich dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die ganze Gruppe seiner Jünger, Gott laut und fröhlich für all die Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. 38. Sie riefen, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. 39. Einige Pharisäer aus der Menge sagten zu Jesus, Lehrer, bring deine Jünger zum Schweigen. 40. Er antwortete, ich sage euch, wenn diese schweigen würden, dann würden die Steine rufen. 41. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. 42. Er sagte, wenn du doch an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. 43. Denn es werden Tage kommen, an denen deine Feinde einen Wall um dich bauen, dich umzingeln und dich von allen Seiten angreifen werden. 44. Sie werden dich und deine Kinder in dir zerstören und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Rettung nicht erkannt hast. 45. Jesus ging in den Tempel und begann, die Verkäufer hinauszutreiben. 46. Er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. 47. Jesus lehrte täglich im Tempel, aber die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Führer des Volkes suchten einen Weg, ihn zu töten. 48. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun könnten, denn das ganze Volk hörte ihm aufmerksam zu.